Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Fazit Kultur vom Tage. Anke Lewicke wird uns jetzt zwei neue Filme vorstellen. Guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Vorweg schnell doch eine Frage zu der Meldung, die wir gerade gehört haben. Florian Henkel von Donnersmarck ist mit seinem neuen Film im Wettbewerb in Venedig. Wie schätzen Sie diese Meldung ein? Ja, ich bin natürlich sehr gespannt. Ich meine, bei seiner Oscar-Verleihung, als er den Oscar verliehen bekommen hat, hat er ja sich bedankt und eigentlich gesagt, ach, er möchte ja viel lieber in Hollywood arbeiten. Das hat er dann ja auch gemacht. Den Agenten-Thriller mit Angelina Jolie und Johnny Depp für viel Geld gemacht. Aber leider war dieser Film ein Flop, überhaupt nicht erfolgreich. Und jetzt ist er eigentlich wieder zu seinen Anfängen zurückgekehrt. Es ist wieder ein Film wie Das Leben der anderen, der dieses Mal drei Epochen deutsch-deutscher Geschichte verhandelt, wieder spielt es im Künstler- und Künstlerinnenmilieu. Also er bleibt sich da treu. Und ich bin aber auch ganz gespannt, weil Alexander Kluge kehrt auch zurück an den Lido. Der hat ja schon mal den Goldenen Löwen in den 60er Jahren gefunden. Dann gibt es die Klassikerreihe, da läuft Golem als restaurierte Fassung. Also man kann sagen, das deutsche Kino ist so in all seinen Facetten in Venedig präsent. Das alles ist aber noch Zukunftsmusik. Wir wollen jetzt über einen Film sprechen, Frau Lewicke, der schon Festivalkarriere gemacht hat, nämlich Fridas Sommer, der Spanierin Carla Simon. Uraufgeführt wurde er, dieser Film, bei der Berlinale und er wurde auch gleich mit dem Preis für das beste Regiedebüt ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um eine autobiografische Geschichte. Wie ihre kleine Heldin hat auch Carla Simon ihre Eltern verloren. Und in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur hat sie ihre Erinnerungen so zusammengefasst. Ich wollte nie einen Film über AIDS machen. Das wäre mir zu langweilig gewesen. In Fridas Alter wusste ich ja auch gar nichts davon. Ich erfuhr erst mit 12 Jahren, dass meine Eltern an AIDS gestorben sind. Also wird das Wort im Film auch nie ausgesprochen. Der Hintergrund bleibt subtil. Ich wollte erzählen, wie das Mädchen den Tod der Mutter verarbeitet und sich in ihre neue Familie einlebt. Die AIDS-Geschichte war mir aber als zeitgeschichtlicher Kontext sehr wichtig, weil das damals wirklich dramatisch war. Soweit also die Regisseurin Carla Simon. Sie spricht von einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang, zeitgeschichtlichen Kontext. Wann genau spielt denn der Film? Na, im Originaltitel heißt der Film Sommer 1993 und das war ja eine Übergangszeit in Spanien. Also nach der Diktatur, nach dem Zusammenbruch von Franco, gab es ja die Movida-Bewegung. Das war ja so Subkultur, da kam ja auch Pedro Almodóvar raus. Also man hat sich ausprobiert und in dieser Zeit wurden auch ziemlich viele Drogen genommen und es kam eben zur ersten großen HIV-Welle in Spanien. Und das ist so der zeitgeschichtliche Hintergrund, der wirklich, wie die Regisseurin schon sagt, kein Thema ist. Aber trotzdem ist es in der Stimmung einfach präsent. Also es ist schon ein befreiteres Spanien, was wir da erleben. Und die Kleine kommt dann auch nach dem Tod ihrer Mutter zu dem Bruder ihrer Mutter. Und da kriegt man schon mit, dass es eine Art Aussteigermodell ist. Er lebt mit seiner Frau und einer noch kleineren Tochter eben auf dem Land. Also das ist schon ganz interessant. Und das Schöne, warum mich dieser Film so beeindruckt hat, ist, ich meine, das ist ja wirklich ein schwerer Stoff, ist, dass der Film aber trotzdem so was Sommerliches und Lichtes hat. So ein Film könnte man ja damit starten, mit einer Beerdigung, alles schwarz gekleidet. Aber man sieht einfach nur dieses kleine Mädchen, wie sie da sitzt, auf die Taschen guckt, wie die Wohnung leergeräumt wird. Und man muss so erahnen, was da einfach passiert ist. Und im Grunde geht es die ganze Zeit darum, zu zeigen, wie sie beim Spielen in der Natur eigentlich langsam zu ihrer Trauer kommt. Also ein schwergewichtiges Thema, aber nicht schwergewichtig daherkommend. Wie macht das denn diese Regisseurin? Ja, es ist eben Sommer, es ist ein lichter Film und ich meine, die Erlebniswelt von Kindern ist ja auch mal ganz anders. Also Kinder nehmen das völlig anders wahr und dann sieht man die Kleine manchmal, wie sie im Wald verschwindet, da ist eine Madonna-Figur, da legt sie der Mutter dann einfach Zigaretten hin, dann wird aber wieder weitergespielt und dann legt sich aber so ein Schatten wieder über ihr Gesicht und sie spürt das, was irgendwie nicht stimmt, aber dann ist das Spielen eben doch auch wieder schön. Und Kinder machen das ja unheimlich häufig, dass sie in so spielerischen Situationen was auflösen. Dann sieht man, wie sie sich schminkt, so ganz dick, sich dann auf eine Liege legt und die Kleine dann so rumkommandiert und sagt, ach, mein Körper schmerzt so. Und das hat sie natürlich alles bei ihrer Mutter erlebt. Und das kriegt man dann in so einer schönen Beiläufigkeit erzählt. Und was ich auch ganz toll finde, ist, wie physisch der Film ist. Also die Erwachsenen sind einfach viel größer. Das bekommt man so richtig richtig mit. Dadurch kommt man auch in die Erlebniswelt rein. Und dieses kleine Mädchen, die neue kleinere Schwester, ist eben noch viel kleiner. Also man ist so mittendrin und kommt auch so durch ihre Perspektive langsam an den Schmerz ran. Und ich kann nur sagen, so bewegend war Weinen im Kino selten. Fridas Sommer von Carla Simon. In der kommenden Woche gehen in Locarno die Filmfestspiele los. Dort hat im vergangenen Jahr der brasilianische Horrorfilm Gute Manieren den Silbernen Leoparden gewonnen. Liest man Kritiken, Frau Lewicke, dann ist die Rede von einem gewagten, ja, Genre-Mix mit sozialem Hintergrund. Was kann ich mir darunter vorstellen unter diesem Mix? Ja, es ist einfach immer toll, dass das Kino einen noch überraschen kann. Ich saß da auch und war immer wieder erstaunt. Also das Ganze geht als soziales Drama los. Wir lernen eine dunkelhäutige Frau kennen, Clara, die sucht einen Job in der etwas besseren Gegend. Und diese Hochhaussiedlung betritt sie schon wie eine fremde Welt. Und sie kriegt dann wirklich einen Job bei Anna, die gerade hochschwanger ist. Und die beiden Frauen nähern sich wirklich sehr, sehr schön an. Das ist dann kein Dienstbotenverhältnis. Es gibt auch eine erotische Annäherung und diese Designwohnung wird auf einmal mit Leben und Liebe gefüllt. Aber gleichzeitig, wann immer es Vollmond wird, passiert was mit Anna. Dann muss sie auf einmal rohes Fleisch essen, sie schlafwandelt und man hat schon so eine dunkle Vorahnung und dann kommt es zu einer schrecklichen Geburt. Dann wagt der Film einfach mal 7 Jahre weiterzugehen. Wir sehen Clara mit einem kleinen Jungen und fragen uns, warum dieser kleine Junge abends immer eingesperrt werden muss und an Ketten gelegt wird. Wie halten das denn die beiden Filmemacher, also Marco Dutra und Juliana Rojas, wie halten die denn die Waagschale jetzt zwischen diesem Horrorgenre und dem Gesellschaftskommentar? Ja, der Gesellschaftskommentar wird interessanterweise viel über die Architektur erzählt, also über diesen Kontrast, diese Hochhaussiedlung, dann aber wieder in den eher ärmeren Gegenden, wo dann Clara auch wieder hin zurückzieht. Gleichzeitig sind das so stilisierte Bilder, wo es immer noch mehr so eine dunkle Ahnung gibt, es könnte was passieren. Ansonsten werden die Horrorelemente wirklich wie so eine Lupe benutzt, für die sozialen Missstände auch zu zeigen, den Riss in der brasilianischen Gesellschaft, die doch auch auf Rassismus aufgebaut ist. Und dadurch wird aber gleichzeitig immer wieder eine Spannung auch aufgebaut, die aber auch immer gesellschaftlicher Natur ist. Und was mir unheimlich gut gefallen hat, ist, wie dieser Werwolf-Mythos dann wieder mit brasilianischen Legenden verwoben wird. Also da kommen dann noch so mysteriöse Zeichnungen mit rein und dann einfach auch so Gesangseinlagen, die so ganz melancholisch und traurig sind, die aus einer ganz anderen Kultur kommen. Also der Film hat auch noch Musical-Elemente. Der Film Gute Manieren und Fridas Sommer, zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen, vorgestellt von Anke Lewicke. Frau Lewicke, Dankeschön.